dem Spruch, immer das Gefasel, dass er mir helfen muss. Er macht auch ganz wichtig mit seinem weißen Schal, doch mir ist das alles scheißegal. Lass mich in Ruhe, hab keine Zeit, ich rufe dich an, vielleicht schon bald. Zeit. Ich rufe dich an, vielleicht schon.